Wer gehört wem? Von Judith Herzberg. Dafür kann ich mir ein Brot kaufen. Oder jedenfalls ein halbes Brot. Schon wieder so eine nette Dame. Die hier ist noch netter als die von vorhin. Davon kann ich vielleicht ein paar Knöpfe kaufen. Zumindest einen Knopf. Dann kann ich meinen Mantel zuknüpfen, das ist schön warm. Wenn ich den obersten Knopf schließen kann, muss ich nicht so frieren. Jetzt kann ich auch noch Garn kaufen, um mir den Knopf anzunähen. Denn ein Knopf ohne Garn, da kann man nichts mit anfangen. Aber wie komme ich an eine Nadel? Haben Sie eine Genehmigung, hier zu spielen? Nein? Nun, dann muss ich Ihr Cello beschlagnahmen. Betteln ist hier gesetzlich verboten. Sie müssen Bußgeld bezahlen. Oh, wenn Sie wüssten, was ein Cello ist für einen Cellisten. Für mich ist das eine reine Katastrophe. Ich lebe davon. Überlegen Sie doch. Ich liebe es. Überlegen Sie doch. Ich kann ohne Cello nicht leben. Sie müssen es mir bitte, bitte zurückgeben. Hä? War hier nicht gerade eben noch jemand mit einem Cello? Hallo? Hallo, wo sind Sie geblieben? Ich kann ohne Cello nicht leben. Ich muss die Strafe bezahlen, aber wovon? Wovon? Ich habe heute gerade genug verdient für ein halbes Brot, einen Knopf und ein bisschen Garn. Ich werde die Polizei schon mürbe machen. Ich gehe und mache sie mürbe. Die denken wohl, ich lasse mich einschüchtern. Ich gehe und mache sie mürbe. Das muss man sich erst mal trauen. Hoffentlich schafft sie es, die da mürbe zu machen, damit sie mein Cello zurückgeben. Denn ich ohne Cello, ich weiß nicht, wovon ich leben könnte. Jetzt ist es still. Hat sie die vielleicht schon mürbe gemacht? Oder muss sie erst noch damit anfangen? Neugierig bin ich schon. Aber da auch reinzugehen, das traue ich mich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauern kann. Nein, danke. Es geht, danke. Nein, ich schaffe es schon. Auf Wiedersehen, meine Herren. Vielen Dank. Mein Cello. Oh, wie schön, wie schön. Ich weiß nicht, wie... Einfach so. Mürbe gemacht. Ich wollte sagen, ich weiß nicht, wie ich Ihnen genug danken kann. Auch im Namen meines Cellos. Ich heiße Karl. Sagen Sie du zu mir. Ich heiße Elli. Sagen Sie sie zu mir. Sie. Ich sie zu Ihnen und sie du zu mir. Ich finde es für du noch etwas früh. Wir haben uns gerade erst kennengelernt. Für du ist noch Zeit genug. Ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar. Ich hoffe, dass ich Sie so in 3 Wochen etwa nochmal sehe. Dann können wir uns näher kennenlernen. Und vielleicht, dass ich dann du sagen darf? Vielleicht kommen Sie zu mir zum Tee und bringen Ihre Geige mit. Inzwischen nähe ich einen Knopf an meinen Mantel, damit ich besser dastehe. Übrigens versuche ich schon wochenlang, eine Stellung im Orchester zu kriegen. Denn ein Straßenmusikant lebt, wie Sie gesehen haben, Tag für Tag doch sehr riskant. So, da bin ich. Es ist 3 Wochen später. Jetzt können wir uns näher kennenlernen, wie Sie es nennen. Ich bin also Ellie und beinahe berühmt. Und Ihr Vater, war der auch schon Cellist? Mein Vater hat es sehr weit gebracht und sehr viel anderes gemacht. Meine Mutter hat es noch weiter gebracht und noch viel anderes gemacht. Also, jetzt darfst du zu mir sagen. Sie zu mir auch. Du, sie, mir auch. Sie, du, sie, du darfst mich Karl nennen. Oh, bin ich froh mit dem Du. Und dass wir jetzt Bekannte sind. Sie, das ist doch was Ätzendes. Aber wissen Sie, weißt du, was mein Cello sagte? Wie meinen Sie das? Du, meine ich. Mein Cello sagte, Bekannte bleiben ferne, einen Freund, den hätte ich gerne. Tja, es ist wirklich, als ob es was sagt. Hörst du, wie froh es ist? Es ist nicht, als ob es spricht wirklich. Es sagt, was in ihm vorgeht. Schön, dass du es verstehst. Meine Violine erzählt manchmal auch ganze Geschichten. Nur, ich muss sie halt übersetzen. Und wenn wir sie jetzt allein lassen? Ob sie dann miteinander sprechen? Wollen wir mal aus dem Zimmer gehen? Und heimlich hören, ob sie einander auch ohne uns verstehen? Ich höre nichts. Ich auch nicht. Aber warte mal, ja doch. Es zittert leicht, hörst du? Ja. Ob meine Geige jetzt antworten wird? Sie bersten vor Gefühlen. Aber erst wir holen sie mit unseren Bögen als Klänge aus ihnen raus. Sie sind noch ein bisschen scheu. Meine Violine ist sonst gar nicht scheu. Psst. Ich glaube, ich höre was. Wie klein du bist. Und du bist grob und groß. Du solltest weniger essen. Was sagst du? Das war nicht ich, das war meine Geige. Hoffentlich mögen sie sich. Darf ich mal mit deinem Bogen auf mir spielen? Wieso? Nur so. Probieren. Dann darfst du auch mit meinem auf dir. Ich will nicht mit deinem auf mir. Blöd, Mann. Ich bin zwar kleiner, aber mein Bogen ist länger als deiner. Meiner ist stärker. Kürzer ist stärker. Kabelt euch doch nicht so kindisch. Was heißt das schon, groß oder klein? Es kommt doch allein auf den Klang an. Der Klang einer Violine ist ziemlich schrill und quietschig. Diese hohen Töne. Wenn ich die höre, da kriege ich Mitleid. Was findest du denn schön? Volle, runde Töne. Sonore Töne. So. Du sagst also, deine Art zu spielen ist schöner als das, was ich mache. Das ist nicht gerade höflich. Aber ehrlich. Ehrlich. Eitel meinst du wohl, du mit deinen sonoren Tönen. Willst du Streit? Dann sag es. Ich? Wieso? Das weißt du ganz genau. Ach, hör doch auf. Sie braucht keine Angst vor mir zu haben. Ich bin zwar groß, aber ich tue ihr nichts. Ich und Angst vor so einem Grobian? Sicher. Wo wärst du denn ohne mich? Wenn ich die Polizisten nicht mürbe gemacht hätte. Ja, das war schlimm damals. War ich froh, als ich wieder draußen war. Ich hatte solche Angst, tagelang bei der Polizei bleiben zu müssen. Also dann, vielen, vielen Dank. Hörst du meinen sonoren Ton? Ja. Schön. Meinst du das wirklich? Sonst hätte ich es nicht gesagt. Es bringt mich fast zum Weinen. Aber bei mir wird es nie... Wie heißt das Wort, dieses Wort mit den vielen O's? Sonor. Dafür bin ich fröhlicher, viel fröhlicher als du. Und ich komme viel höher. Bis über die Baumgrenze, bis zum ewigen Schnee. Nein, lieber nicht. Denn dann verliere ich dich aus den Augen. Wie tief kannst du kommen? Wie hoch kannst du gehen? Wie hoch klingst du rein? Wie tief kannst du sein? So hoch kann ich kommen. So tief kann ich gehen. So hoch klinge ich rein. So tief kann ich sein. Viel höher als du. Viel tiefer als du. Doch hoch ist viel schöner. Aber tief ist viel vertrauenerweckender. Hoch finde ich besser. Hoch, das ist herrlich. Hoch ist viel netter. Tief hat mehr Würde. Hörst du, wie hoch ich komme? Wie eine Nachtigall. Eher wie ein Truthahn. Und schön ist das nicht. Was für ein Wetter. Hörst du das? Jetzt kannst du nicht nach Hause gehen. Du wirst doch klitschnass. Bleib einfach über Nacht. Du kriegst mein Bett und ich lege mich aufs Sofa. Ich möchte so groß sein wie du. Ja, es ist herrlich, ich zu sein. Und ich möchte eigene Beine haben. Beine? Was willst du denn mit Beinen? Dann könnte ich gehen und stehen, wo ich will. Und müsste nicht immer mit dieser Frau. Wir sind doch viel älter und klüger als die, die uns spielen. Sie sterben und wir bleiben. Einem Menschen gehören wir nur ein Menschenleben lang. Wie alt bist du? 235. Und du? Ich bin erst 179. Ich bin von vielen Händen gespielt worden und bin immer darauf angewiesen, wem diese Hände gerade gehören. Karl zum Beispiel. Der vertut seine Zeit. Manchmal lässt er mich tagelang in meinem Kasten. Keine Ahnung, wie ich mich langweile. Ich würde am liebsten alleine spielen. Aber ich brauche immer einen Menschen. Das ist wirklich blöde. Vor dieser Frau. Vor dieser... Was? Erzähl. Ich war mal bei einem blinden Bäcker. Der hatte was drauf. Davor in einem Schiffsorchester. Da spielten wir von Neujahr bis Silvester. Das kennt ja jedes Instrument. Dass es sein Leben nicht selbst bestimmt. Das tut derjenige, der es nimmt. Diese Frau, diese Ellie, ist eine Strafe. Immer geht es nur nach ihr. Die hält mich noch jahrelang im Griff. Jetzt will sie auf Reisen und ich muss mit. Es ist öde, immer mitzumüssen zum x-ten Mal. Thank you. Ein schönes Kleid. Ein unglaubliches Kleid. Schön ist gar nicht das richtige Wort. Unglaublich. Und wie der Stoff fällt. Das ist ein Kleid für ganz besondere Gelegenheiten. Und das soll es auch sein. Das soll es auch werden. Der Gipfel vom Gipfel. Ein Konzert. Ein Konzert, das ich geben werde. Ich bin eingeladen. Im Ausland. Dies ist ein Konzert in einem großen Saal. Der Gipfel vom Gipfel. Und es wird mein Spiel sein. Mein Spiel, das die Leute anlockt. Meinetwegen werden sie kommen. Karl? Karl! Wie findest du es? Kann ich so nicht sagen. Du müsstest es anziehen. Nein, das geht nicht. Ich muss es so mitnehmen, ganz neu, ganz ungetragen, speziell für mein Konzert. Ich bin schon unterwegs. Unterwegs zu meinem Konzert. Und ich gehe mit. Nein, du bist viel zu schwer. Eine Geige kann auf die Reise gehen. Ich bin leicht. Ich bin Handgepäck. Aber ich will trotzdem mit. Du weißt ja nicht, was du sagst. Du hast dich jetzt an mich gewöhnt. Aber früher hast du auch allein gespielt. Ich hätte nie gedacht, dass du so kindisch sein würdest. Du verdirbst mir meine ganze Reise. Ich bin schon so oft auf Reisen gegangen, aber noch nie war jemand deshalb traurig. Und wir werden wieder Solo spielen. Solo, das ist auch schön. Wir spielen einfach wieder ohne Violine. Aber oh, mir fällt was ein. Was Tolles. Elli, hast du noch etwas Zeit? Ich habe eine Idee. Wenn du jetzt deine Partie spielst von einem Duett, dann nehme ich das auf und dann habe ich die Hälfte auf Band. Und wenn du weg bist, spiele ich auf meinem Cello die andere Hälfte. Und das klingt dann genauso, als spielten wir zu zweit. Zu viert. Wie bitte? Zu viert. Ah ja, natürlich, Verzeihung. Ich sagte zu zweit, aber ich meine natürlich zu viert. Du und ich und Elli und die Geige. Kommst du zurück? Wann sind wir wieder zusammen? Du solltest dich schämen. Du bist so egozentrisch, wie du groß bist. Ich schicke dir eine Karte. Ihr beiden. Wir müssen jetzt. knuddel es manchmal ein bisschen, dein Cello, Karl. Ich tue mein Bestes, das weißt du. Gute Reise und viel Erfolg. Die Geige kommt doch wieder zurück. Inzwischen weiß ich, was wir machen. Wozu haben wir denn die Geige aufgenommen? Bitte hör auf zu schluchzen. Ich dachte, ich lasse dich die Geige hören, damit du wieder fröhlich wirst. Wir spielen was Lustiges. Du bist ganz schön kindisch. Was für ein Benehmen. Ich fühle mich so ohne Cello. Der Berg ist zwar hoch und der Gipfel ist nah, aber es stimmt einfach nicht, wenn ich sage, ich bin froh. Ist schon da. Der Wecker hat geklingelt, die Hähne krähen. Aufstehen, aufstehen. Zu Nichtstun sind wir nicht gemacht. Komm, hör auf zu krächzen. Wenn du jetzt nicht schnell machst, was ich sage, hole ich den Kontrabass. Oder ich mache etwas noch viel Schlimmeres. Ah, jetzt wirst du neugierig. Was noch schlimmer ist, willst du wissen? Das wirst du schon sehen. Ich finde es eigentlich ganz schön, mal wieder mit dir allein zu sein. Mit dem Cello zusammen klingt es zwar voller und wärmer, aber mit dir allein? Da spüre ich deutlicher, was ich selber wert bin. Wie jeder Geiger möchte auch ich gern Solo spielen und im Mittelpunkt stehen. Jeder schaut auf mich, hört mir zu. Wenn sie klatschen, dann gilt der Applaus nur mir. Aber mit dem Cello zusammen weiß ich nie, ob sie auch für mich klatschen oder nur seinetwegen. Was sagst du? Du hast nicht mich, ich habe dich. Ja, natürlich klatschen sie auch für dich. Du bist ein wunderbares Instrument. Ich bin so froh, dass ich dich habe. Du hast nicht mich, ich habe dich. Das ist Unsinn, was du da sagst. Das ist reiner Unsinn. Du hast nicht mich, ich habe dich. Ja, behauptet es nur. Du hast nicht mich, ich habe dich. Jetzt hör endlich mal auf mit deinem Du hast nicht mich, ich habe dich. Schließlich habe ich dich gekauft und nicht du mich. Schließlich spiele ich auf dir und du nicht auf mir. Ich kann dich aufheben und du nicht mich. Ich lege dich in deinen Kasten und nicht du mich. Du hast nicht mich, ich habe dich. Ich tue einfach, als ob ich dich nicht höre. Ich will keinen Streit mit dir haben. Wir sind auf Konzertreise. Und ich hoffe, ich habe Erfolg mit meinem Solokonzert. Wenn wir uns jetzt zanken, dann verkrampfe ich mich noch. Ich will, dass es gut läuft zwischen uns. Mir wäre lieber, ich könnte dich gar nicht verstehen. Wenn man erst einmal anfängt zu glauben, eine Geige hätte eine eigene Stimme und eine eigene Seele, dann ist alles aus. Du bist einfach ein Stück Holz mit Saiten drauf, dass du es nur weißt. Du hast keinen eigenen Willen oder sowas. Das sind alles nur Spinnereien. Das war nur ein Spiel, das ich mit Karl erfunden habe, aber damit muss jetzt Schluss sein. Ich packe dich jetzt wieder in deinen Kasten. Ich will nicht mehr hören, was du sagst. Als ob das stimmte, was du sagst. Na komm schon. Auf Reisen musst du eben mal in den Kasten. Sobald wir da sind, darfst du wieder raus. Dort wird der Kasten wieder aufgemacht. Ruhig jetzt. So schlimm ist es nicht. Und dass ich vorhin so grob zu dir war, das tut mir leid. Das war nicht so gemeint. Wirklich nicht. Und doch gehörst du mir und ich nicht dir. Bitte, du bringst mich ganz aus der Fassung. Ich bin jetzt vor einem Konzert. Ich kann mir jetzt so einen Streit nicht leisten. Du bist vor einem Konzert? Ich bin vor einem Konzert. Ich kann mir jetzt so einen Streit nicht leisten. Ich gebe das Konzert und nicht du. Jetzt reicht's mir. Was soll das heißen? Verweigern? Meutern? Was fällt dir ein? Der ganze Saal da draußen. Ausverkauft. Und was machst du? Du weigerst dich, gestimmt zu werden. Ist dir wohl völlig gleichgültig, wie es mir damit geht und was ich jetzt machen soll. Vielleicht hinausgehen und sagen, ich habe Probleme mit meiner Geige. Meine Geige ist verstimmt. Nein, viel schlimmer. Meine Geige ist aufsässig, frech, trotzig, eigensinnig, eingebildet. Sie ist ein unmögliches Ding, ein Luder, ein eigensinniges Monstrum. Okay, okay. Wir haben uns gestritten und ich war nicht gerade nett zu dir, aber das kannst du mir doch nicht antun. Jetzt stehen wir kurz vor dem Gipfel, vor dem Gipfel der Gipfel. Jetzt können wir doch nicht mehr zurück, wegen eines kleinen Streits. Gut, ich gebe zu, es war kein kleiner Streit. Es war, ja, es war ein fürchterlicher Streit, aber das kann ich dem Publikum doch nicht sagen. Die halten mich ja für verrückt. Deine Schuld. Du hast mich ganz aus der Fassung gebracht. Jetzt sind all diese vielen Leute umsonst gekommen, ganz und gar umsonst. Will ich los sein? Ich will dich nie mehr sehen. Von Geigen. Ich bin ein Schieber und bin stolz darauf. Geigen finde ich schön, aber wie sie klingen, ist mir wurscht. Man fährt mit dem Stock so drüber weg. Vorsichtig! Mir doch egal. Ich bin Sammler und, na klar, auch Spekulant. Geigen finde ich schön, das habe ich schon gesagt, aber hören... Ich sammle Geigen. Sozusagen, um damit Geld zu machen. Die Luder werden immer mehr wert, das ist bekannt. Musik kann mir gestohlen bleiben. Gekrächze. Vor allem klassisch halte ich nicht aus. Da kommt's mir hoch, sozusagen. Aber aufheben, ja, für später. In ein paar Monaten sind die schon dreimal so viel wert wie heute. Hier hast du 100 Mäuse. Und jetzt hau ab. Aber das ist viel zu wenig. Raus, sage ich. Ab mit dir. Sei froh, dass du mit heiler Haut davon kommst. Ich gehe nicht. Hier ist dir Geld. Ich gehe nicht ohne meine Geige. Ich will sie behalten. Gib sie zurück. Och, mach dir keine Sorgen um das Ding. Das hebe ich schon auf. Staubfrei. In einer Vitrine. Wer Gutes tut, kriegt Gutes zurück. Und jetzt nichts wie raus. Und zwar hopp, hopp. Raus. Lass die Tür, ab mit dir, los. Da staunst du. Ja, da staune ich. Ich habe beschlossen, ich werde nur noch singen. Das ist sehr schön, aber wo ist... Da will ich nicht mehr drüber reden. Moment, du musst nicht gleich weinen. Wir wissen noch gar nicht, was los ist. Was los ist? Gar nichts ist los. Und hör endlich auf mit diesem Unsinn. Was für Unsinn? Das Quatschen mit deinem Cello. Werde endlich mal wieder normal. Das bin ich auch geworden. Sieh endlich ein, dass ein Cello nur ein Ding ist. Jetzt bist du platt, was? Ja, da bin ich platt. Dann bist du auf dem besten Weg, wieder normal zu werden. Das ist gut. Das war auch wirklich zu blöd. Aber was, wie, wo, wann, wo hast du deine Geige gelassen? Das geht dich nichts an. Und es ist auch egal. Mir ist es jedenfalls egal, wo das unverschämte, sechsgefällige Miststück ist. Ruhig, ruhig, beruhige dich. Ruhig? Wieso ruhig? Gar nicht ruhig. Ich habe immerhin noch eine Stimme. Ich werde singen. Ich habe das verwöhnte, arrogante Stück Holz nicht mehr nötig. Ich habe ja nicht dich gemeint, Ellie. Ich wollte mein Cello beruhigen. Du siehst doch, dass es ihm nicht gut geht. Du hörst doch, wie traurig es klingt. Wie kannst du nur so herzlos sein? Ich bin erleichtert. Ich bin frei. Das Ding behauptete steif und fest, dass es nicht mir gehörte, sondern ich ihm. Was? Was sagt es? Es sagt, da ist was dran, da ist was dran, da ist was dran. Fängt es jetzt auch mit dem Unsinn an. Ja, was will es jetzt schon wieder? Das brauche ich doch nicht zu übersetzen. Das kann auch jeder gleich verstehen. Dazu braucht man keine Wörter. Wenn du wüsstest, wie das Cello sich gefreut hat auf die Geige. Du hast keine Ahnung, was ich inzwischen mit ihm durchgemacht habe. Wollte nichts, hatte zu nichts Lust, spielte kaum noch. Alles, was rauskam, war nichts als eine einzige große Trauer. Nichts als Sehnsucht und Einsamkeit. Dafür kann ich nichts. Doch kannst du, sagt es. Das verstehst du doch wohl. Hör doch bitte endlich auf mit diesem idiotischen Getue. Ich will nicht, dass du idiotisches Getue dazu sagst. Es gibt Grenzen. Wenn ich nur wüsste, wo deine Geige jetzt ist. Ich habe sie verscheuert. Was hast du mit der Geige gemacht? Habe ich doch gerade gesagt. Verscheuert habe ich sie. Verscheuert? Und jetzt tut es mir leid. Schrecklich leid, aber ich wollte sie los sein und dann... Aber wo? Wo hast du sie verscheuert? Und an wen? An einen schrecklichen Kerl. Sah genauso aus wie du. Ja, wirklich, er sah haargenau aus wie du. Aber er war ganz anders. Gemein. Ausgekocht er. Er hat mir meine Geige ausgespannt für viel zu wenig Geld. 100 Euro. Ich habe nicht gewusst, was ich tat. Ich war so böse auf das Ding. Ich war nicht mehr ich selber. Du hast dich ganz schön reinlegen lassen. Also eigentlich hat dieser schreckliche Kerl sie einfach gestohlen. Wir holen sie uns wieder zurück. Die 100 Euro legen wir ihm hin und die Geige nehmen wir mit. Ach, meine arme, arme Geige. Wir gehen hin. Und das Cello kommt mit. Man kann nie wissen. Hier hängen vielleicht 200 Geigen. Ich kann so im Dunkeln wirklich nicht sehen, welche es ist. Und wenn ich mich irre und die falsche nehme? Ich sehe auch nichts. Nicht die Hand vor den Augen. Ich fühle was. Das ist sie aber nicht. Das ist nicht meine Geige. Hier habe ich noch eine. Noch nicht. Bei der hier bin ich mir nicht sicher. Nein, doch nicht. Aber ich kann doch nicht jede einzelne... Ich weiß was. Das Cello kann uns helfen. Hier ist sie. Hier kam der Klang her. Aber sie ist in einer Vitrine. Ich komme nicht ran. Warte. Ich helfe. Da. Da ist ein Riegel. Fühlst du? So. Offen. Nimm sie raus. Hast du das Geld auf das Brett gelegt? Und jetzt weg. Schnell! Bin ich froh, dass ich dich wieder hab, Geige. Wie du nur jemals auf die Idee gekommen bist, dass du ohne sie sein kannst. Es war ja nur, weil sie behauptet hat... Dann fang ich wieder damit an. Das nächste Mal kriegst du sie womöglich nicht wieder. Hast ja recht. Das war das Hörspiel »Wer gehört wem?« von Judith Herzberg. Es sprachen Johanna Niedermüller und Christian Brey. Elisabeth Arzberger hat das Stück bearbeitet und Regie geführt. Für Ton und Technik waren Karl-Heinz Stoll und Frank Biller zuständig.